Jedes Philosophieren drängt über die Grenze hinaus ins Umgreifende. Aber um eigentlich zu erfahren, was das Sein ist und was wir selbst sind, müssen wir über dieses Denken hinausgehen. Und für diese existenzielle Erfahrung bedarf es dessen, was Jaspers die Grenzsituationen nennt. Dieser Begriff ist ja in die Alltagssprache eingegangen als Grenzsituation, Extremsituation. Doch Jaspers meint damit mehr als etwa eine unerträgliche Überforderung, einen extremen Nervenkitzel oder Ähnliches. Grenzsituationen beruhen zunächst auf grundlegenden Situationen, die zur menschlichen Existenz, zur Conditio Humana gehören. Betrachten wir das Konzept etwas näher. Ich beginne also mit den von Jaspers zunächst sogenannten Grundsituationen, grundlegende Situationen. Sie bezeichnen die allen Menschen gemeinsame Grenze, an der die vermeintliche Geschlossenheit und Harmonie und Einheit des Daseins zerbricht. Dazu gehören vor allem die Situationen, leiden zu müssen, kämpfen zu müssen, dem blinden Zufall ausgeliefert zu sein, unausweichlich schuldig werden zu müssen und schließlich sterben zu müssen. In diesen Grundsituationen zeigt sich nach Jaspers die antinomische Struktur des Daseins, also die Widersprüchlichkeit des Lebens, die sich nicht aufheben lässt, sondern die letztlich ausgehalten werden muss. Diese Grundsituationen des Leidens, Kampfes, Zufalls, der Schuld und des Todes bleiben aber meist im Hintergrund des Erlebens. Wir können uns nicht ständig dessen bewusst sein, in welcher grundlegenden Verfassung, Conditio Humana, wir eigentlich stehen. Solche Grundsituationen werden aber dann zu Grenzsituationen, wenn sie aus dem Hintergrund des Erlebens hervortreten, wenn sie aus dem bloß Allgemeinen zu etwas Konkretem werden und für das Individuum zu einer erschütternden Erfahrung werden. Während zum Beispiel das Bewusstsein der Sterblichkeit meist etwas Allgemeines bleibt, nun ja sicher, sterben müssen wir alle, tritt in der Grenzsituation die Todesgefahr auf einmal hervor als etwas, was mich selbst unmittelbar betrifft. Mein Gott, ich werde ja tatsächlich sterben. Vielleicht sogar bald. Mit einem Mal wird mir meine Grundsituation bewusst als unausweichlich, als mein Schicksal, dem ich nicht entrinnen kann. Grenzsituationen haben insofern den Charakter einer Freilegung. In jeder Grenzsituation wird mir gleichsam der Boden unter den Füßen weggezogen, schreibt Jaspers. Und es wird etwas zerbrochen, was Jaspers auch das Gehäuse nennt. Gehäuse, das sind feste, konsolidierte Gedankengebäude, Grundeinstellungen, Weltbilder, die dem Menschen Schutz geben vor der Grenze und Sicherheit vermitteln gegenüber existenziellen Infragestellungen. Solche Gehäuse sind sicher bis zu einem gewissen Grad notwendig. Andererseits vermitteln sie letztlich trügerische Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit, Selbstgewissheit und sie verschleiern die Widersprüche des Daseins durch harmonisierende Weltbilder. Die existenzielle Grenze wird nun also dort erfahren, wo solche Gehäuse zerbrechen, wo also der eigene bisherige Lebensentwurf mit seinen trügerischen Sicherheiten scheitert. Die bewusste Erfahrung der Grenzsituationen, schreibt Jaspers, die vorher durch das feste Gehäuse der selbstverständlichen Lebensformen, Weltbilder, Glaubensvorstellungen verdeckt waren, lässt einen Prozess beginnen, der das vorher selbstverständliche Gehäuse zur Auflösung bringt. Jetzt wird mehr oder weniger klar, was Gehäuse ist. Und dieses als Bindung, Beschränkung oder als zweifelhaft erfahren, ohne noch die Kraft zum Haltgeben zu besitzen. In diesen Ausnahmeverfassungen also stößt der Mensch an seine Grenzen. Er erfährt Sinnlosigkeit und Einsamkeit unmittelbar. Er verliert jede Gewissheit bis auf eine einzige, die Gewissheit der eigenen Existenz. Versuche, der Grenzsituation zu entgehen, nennt Jaspers Ausweichen, Verschleiern oder Verleugnen. Aber auch die Annahme und das Aushalten der Grenzsituation können zu einer Lähmung führen, die das Handeln und weitere Leben blockiert, wenn nicht ein existenzieller Entschluss erfolgt. Es ist das, was Jaspers das Ergreifen der eigenen Existenz nennt. In ihr entscheidet sich der Mensch für einen Weg des Handelns oder Lebens im Bewusstsein, dafür andere seiner Möglichkeiten nicht zu verwirklichen, womöglich auch unvermeidliche Schuld auf sich zu nehmen, aber auch die Verantwortung selbst auf sich zu nehmen. Es ist dies die höchste Form von personaler Freiheit, nämlich in Grenzsituationen einzutreten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie damit gleichsam als ein Widerlager für den Sprung zur eigenen Existenz zu nutzen. In Grenzsituationen zeigt sich, was ein Mensch ist und was er vermag. Sie konfrontieren den Menschen mit den Möglichkeiten eigentlichen Selbstseins und dadurch auch mit seiner Freiheit und Verantwortung. Ich fasse nochmal zusammen. In den Grenzsituationen von Leid, Schuld, Zufälligkeit des Schicksals und Tod erlebt der Mensch seine Ohnmacht und sein grundsätzliches Scheitern. In solchen Situationen wird für die Betroffenen eine sonst verborgene existenzielle Wahrheit unabweisbar. Etwa die Grundsituation des unvermeidlichen Schuldigwerdens, die Unausweichlichkeit der Freiheit und Entscheidung, die Verletzlichkeit und Anfälligkeit auch des eigenen Leibes und schließlich die unerbittliche Sterblichkeit, Endlichkeit des Daseins. Diese jeweils auftauchende Wahrheit der Grenzsituation scheint zunächst unerträglich. Und sie kann das seelische Gefüge auch so erschüttern, dass daraus psychische Krankheiten resultieren. Grenzsituationen muss man sozusagen gewachsen sein. Sonst kann der Einbruch des Gehäuses, das Scheitern des Lebensentwurfes, die betreffende Person auch in ihrem seelischen Kern erschüttern. Und ich will